SWR Kultur. Hörspiel. Gleich hören Sie hier in SWR Kultur das Hörspiel Wir nach Jewgeni Samjatin, das mit dem Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie Bestes Hörspiel sowie dem Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik 2016 ausgezeichnet wurde. Der russische Autor Jewgeni Samjatin beschreibt in seinem 1920 veröffentlichten Roman eine Welt, in der die Idee der Gleichheit der Menschen nicht als soziale Gerechtigkeit in die Alltagspraxis eingegangen ist, sondern zu Gleichschaltung und Uniformität geführt hat. Das politische System, das sich zum Nutzen der Menschen nach einem 200-jährigen Krieg konstituiert hatte, wird von einer Minderheit als Machtinstrument missbraucht. Zuweilen als Pamphlet gegen die sozialistische Gesellschaft gedeutet, zielt der Roman doch wesentlich tiefer. Es geht um die Gefahr, die von jedem totalitären System ausgeht. Samjatins Wir prägte entscheidend die zwei einflussreichsten Romane des 20. Jahrhunderts, die wiederum folgende Generationen zu eigenen Zukunftsvisionen inspirierten. Schöne neue Welt von Aldous Huxley und 1984 von George Orwell, die auf unterschiedliche Art einen totalitären Staat der Zukunft beschreiben. Über Einstimmungen zwischen Wir und seinen Nachfolgern lassen sich bis in zahlreiche Details nachweisen. Doch blieb Wir im Gegensatz zu seinen Nachfolgern lange Zeit ein Geheimtipp. Aus der Perspektive des Protagonisten D503 wird vom vermeintlichen Glück im sogenannten einheitlichen Staat berichtet. Dieser gründet sich auf Mathematik, stellt das Kollektiv über das Individuum, verpasst den Menschen Nummern statt Namen und reduziert Privatheit und Gefühle auf ein Minimum. Die Menschen leben in gläsernen Städten und werden von sogenannten Beschützern überwacht. Als sich der Raumfahrtingenieur D503 in die junge, rebellische I-330 verliebt, die den Widerstand gegen das System organisiert, gerät sein Glaube an den Staat ins Wanken. D503 muss sich für eine der beiden Seiten entscheiden. Das Hörspiel Wir entstand in Zusammenarbeit mit dem Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR unter der Leitung von Jonathan Stockhammer. In der Regie von Christoph Kalkowski hören Sie nun in den Hauptrollen Andreas Pietschmann, Jana Schulz, Hans Zischler und Patricia Ziolkowska. Glückliche Nummern. Glückliche Nummern. In 120 Tagen ist unser erstes Raketenflugzeug der Integral vollendet. Es naht die historische Stunde, da er sich in den Weltraum aufschwingen wird. Vor einem Jahrtausend haben unsere Vorfahren diesen Planeten dem einzigen Staat untertan gemacht. Wir sind es, deren gläserner, elektrischer, feuerspeiender Integral die unendliche Gleichung des Alls integrieren wird. Unsere Aufgabe ist es, jene unbekannten Wesen, die auf anderen Planeten vielleicht noch in dem unzivilisierten Zustand der Freiheit leben, unter das segensreiche Joch der Vernunft zu beugen. Sollten Sie nicht begreifen, dass wir Ihnen ein mathematisch fehlerfreies Glück bringen, haben wir die Pflicht, Sie zu einem glücklichen Leben zu zwingen. Glückliche Nummern. Wer dafür ist, hebe die Hand. Eintragung Nummer 1. Ich,